Und nun, ihr Väter, gebet Acht. Was euch im Frühling Spaß gemacht, zeigt sich in seinen Folgen schon mit diesem wunderbaren Ton. Söhne für die Soldaten. Jürgen Nobili, Thilo Hartmann. Schlafe, mein Prinzchen, schlaf ein. Schäfchen ruht und